Die Tournee des Ensembles Wangjiesan in den Provinzen findet ab 21. September in der Stadt Chongjin Bezirk Nordhamgyong statt. Die werktätigen Lokalkreise in Xishan sowie die Funktionäre des Bezirkes seien sich die Darbietung an.